WDR 5. Neugier genügt. Es ist früh am Morgen, 6 Uhr, an einem großen See im Lake Mburu Nationalpark in Uganda. Hier haben wir übernachtet. Ich bin sehr angespannt und aufgeregt, weil ich mir heute einen Lebenstraum erfüllen will. Ich besuche Berggorillas in freier Wildbahn. Es ist stockdunkel, als unsere Reisegruppe den steilen Berg von der Lodge zur Straße hochwandert. Christina, Marco, wartet ihr einmal, weil wir haben keine Lampe. Dann hängen wir uns vor euch dran. Oben werden wir von unserem Reiseleiter und einem Fahrer abgeholt. Wir sind 5 Personen in der Reisegruppe. Ein Pärchen aus Bremen, Christina und Marco, 40 und 42 Jahre alt. Brigitte aus Bielefeld, stolze 77 Jahre alt. Mutter, Großmutter und auch schon Urgroßmutter. Und dann noch Anja aus Herten, 41. Mit ihr teile ich mir das Zimmer. Die 16-tägige Rundreise durch Uganda verbringen wir 5 miteinander auf engstem Raum. Heute ist Tag 4 unserer Reise. Oben an der Straße angekommen, wartet das Auto schon mit laufendem Motor. Ein Landcruiser in Olivgrün. Vorne sitzen der Fahrer und der Guide. Hinten passen 7 Leute rein. Der kurze Weg von der Lodge zum Wagen hat uns alle sehr angestrengt. Unser Reiseleiter hatte uns gestern Abend noch die wichtigsten Dinge aufgezählt, die wir auf keinen Fall vergessen dürfen. Genug Wasser, mindestens 2 Liter pro Person. Feste Schuhe. Langärmeliges Shirt als Schutz vor den Moskitos, Regensachen, außerdem eine Mütze oder Hut als Schutz vor der Sonne und Handschuhe. Meine sind Gartenhandschuhe aus dem Baumarkt. Die brauchen wir, damit wir uns im Dschungel gut festhalten können, weil die Sträucher und Bäume oft Dornen haben. Es ist 20 Minuten nach 6, als wir endlich losfahren. Hier ist dein Lunchpack hier drin, ne? Das ist voll schwer. Ich wollte so locker in der Hand nehmen und dann nehme ich so, oh, nee, das geht nicht. Wir haben von der Lodge jeder ein Lunchpaket mitbekommen. Ich packe alles einzeln in meinen Rucksack. Ein Sandwich, ein kleines Saftpäckchen mit Mangogeschmack, eine Banane, ein Ei und etwas für mich noch undefinierbares Braunes in Frischhaltefolie. Ich vermute, dass es Kuchen oder Bananenbrot ist. Zur Sicherheit habe ich in meinem Rucksack noch ein paar Kekse, falls ich beim Tracking schnell etwas Zucker für den Kreislauf brauche. Das Verstauen der Esssachen gestaltet sich schwierig, denn der Wagen rumpelt heftig durch die unzähligen Schlaglöcher. Wir kommen auf der roten Lehmstraße, eher eine Schotterpiste, teilweise nur im Schritttempo voran. Ich halte mich an einem Griff fest und erschrecke regelmäßig, weil ich Angst habe, dass der Wagen umkippt. Dann lacht der Fahrer. Die Ugandern nennen ihre Straßen zärtlich Massagestraßen, weil man durch das Geschüttel gründlich massiert wird, sagen sie. Wir reden über das, was uns bevorsteht und stellen uns vor, wie die Begegnung mit dem Silberrücken, dem großen Boss der Gorilla-Familie, sein wird. Marco spekuliert. Ja, bei mir würde das Herz klopfen, ohne Ende. Definitiv würde ich schwitzen, definitiv würde mein Herz klopfen. Ich denke mal, auf 180 wird es sein. Und was dann passiert, weiß ich nicht, ob ich da bin oder sogar vielleicht weglaufe, kann ich nicht. Ich habe es noch nicht erlebt. Ich glaube, ich werde keine Panik kriegen. Aus dem Fenster kann ich beobachten, wie die Sonne aufgeht. Die Morgenröte kommt hinter den Bergen hervor. In den Tälern liegt wie eine flauschige Decke der Morgennebel. Ein großartiger Anblick. Und mir wird klar, warum Winston Churchill dieses Land als Perle Afrikas bezeichnet hat. Wir fahren über mit dichtem Grün bewachsene Berge und durch enge Kurven. Rechts ist die Bergwand, links blicke ich in eine tiefe Schlucht hinunter. Leitplanken oder andere Absicherungen an den Straßen gibt es nicht. An den steilen Hängen gegenüber kann man die Felder der Bauern sehen. Auf den quadratischen Abschnitten werden Bohnen, Tee und Kartoffeln angebaut. Wir überholen immer wieder Einheimische, die zu Fuß unterwegs sind, oft ohne Schuhe. Die Frauen in den bunten Kleidern tragen ihre Sachen auf dem Kopf, gelbe Wasserkanister und Feuerholz. Viele Kinder spielen an der Straße. Wenn sie uns sehen, springen sie auf, lachen, winken, laufen ein paar Meter hinter dem Auto her. Die Ugander nennen uns Musungus, Weiße. Sie mögen Musungus, können aber nicht nachvollziehen, warum Weiße tausende Kilometer anreisen und so viel Geld bezahlen, nur um Gorillas zu sehen, sagt Reiseleiter Henry. Ein Gorilla-Tracking kostet um die 650 US-Dollar, also ungefähr 520 Euro. Sie verstehen das nicht. Also Sie hören 650 Dollar. Und das ist wirklich gesagt zu viel Geld. Um nur die Affen für eine Stunde zu sehen, das macht kaum Sinn für Sie. Zum Vergleich, für dasselbe Geld kann man ein Kind in Uganda ein Jahr zur Schule schicken. Mit Schulgeld, Essensgeld und Schuluniform. Henry heißt übrigens nicht Henry. Aus Sicherheitsgründen nenne ich seinen richtigen Namen nicht. Seine Kritik an dem Präsidenten und seiner Politik kann gefährlich für ihn sein. Er kann dafür leicht ins Gefängnis kommen. Henry ist mit der Regierung so gar nicht einverstanden. Korruption sei an der Tagesordnung, beklagt er. Viel Geld verschwinde einfach. Auch das aus dem Gorillatourismus. Das heißt, von dem Geld, was die Regierung sammelt in Nationalparks von Gorillas, sie können vernünftige Schule bilden, vernünftige Krankenhäuser. Stattdessen passiere so gut wie nichts. Auch in die Straßensanierung werde nicht investiert. Das erlebe ich ja gerade am eigenen Leib. Wir sind auf dem Weg zum Bwindi-Nationalpark. Er ist über 300 Quadratkilometer groß. Seit 1994 ist er von der UNESCO als Weltnaturerbe anerkannt. Nach anderthalb Stunden Fahrt ist es kurz vor acht. Der Wagen wird langsamer. Am Straßenrand sitzen junge Männer und verkaufen Berggorillas aus Holz, in allen Größen, selbst geschnitzt. Unser Reiseführer wechselt ein paar Worte mit einem der Männer. Sie scheinen sich verständigen zu können. Das ist nicht selbstverständlich, denn in Uganda gibt es mehr als 50 verschiedene Völker und 40 verschiedene Sprachen. Deshalb müssen die Ugander oft auf Englisch ausweichen, der ersten Amtssprache des Landes. Der Wagen hält jetzt auf einem Parkplatz. Das Ziel unserer Reise ist fast erreicht. Jeder von uns überlegt jetzt, welche Sachen ziehe ich schon an und welche behalte ich im Rucksack. Christina, mittelbraune Korkenzieherlocken bis zur Schulter, holt ihre Gamaschen raus. Die sollen beim Tracking Schuhe und Hose schützen. Ich ziehe die Dinger jetzt über. Ich habe dummerweise versäumt, mir Gamaschen zu kaufen. Ich beschließe darum, meine Regenhose sofort anzuziehen. Obenrum habe ich ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Trainingsjacke an. Nachdem wir alle fertig sind, trotten wir in der Gruppe etwa 200 Meter durch den Wald zu einer Lichtung. Dort angekommen, treffen wir auf zwei Pavillons aus weißem Stein mit grünem Wellblechdach. Und dann die Pässe braucht ihr. Unser Reiseleiter sammelt unsere Pässe ein, um uns im ersten Pavillon anzumelden. Hier werden die Genehmigungen ausgestellt. Die 650 US-Dollar für das Tracking sind in unserem Reisepreis enthalten. 4.000 Euro habe ich insgesamt für die Uganda-Rundreise über 16 Tage bezahlt. Nach der Anmeldung erfolgt die Einweisung in dem kleinen Informationszentrum im zweiten Pavillon. Nach und nach treffen immer mehr Europäer ein, die heute ebenfalls ein Gorilla-Tracking machen. Viele von ihnen sind Holländer, aber auch die Schweiz und Österreich sind vertreten. Und dann stellt sich uns ein Ranger namens Steven vor, ein sympathischer junger Mann in einer grünen Uniform. Steven is my name. I'm one of the guides here. Steven heißt uns willkommen und weist uns in den heutigen Tag ein. Er erzählt, dass hier im Bwindi-Nationalpark 12 Gorillagruppen leben, die an Menschen gewöhnt sind. 24 weitere Familien sind es nicht. Sie sind wild und scheu. Von diesem Punkt aus, im südlichen Teil des Parks, können wir 6 Gorillagruppen erreichen. Er zeigt uns die Gegend auf der Karte. Look here at the map. We are at this point. Here they have one gorilla group. Here we have 5. And this is our southern sector. Er erklärt uns, dass es weltweit noch 800 Berggorillas gibt. Die Hälfte davon lebe in Uganda. Die Trackings würden von einer großen Organisation überwacht, dem IGDP, International Gorilla Conservation Program. Das bedeutet, dass alle Trackings, auch in Ruanda und im Kongo, nach den gleichen Regeln ablaufen. Eine maximale Gruppengröße von 8 Personen und nach spätestens einer Stunde verlässt man die Gorillas wieder. Dann erklärt er uns noch, dass wir von 2 bewaffneten Rangern begleitet würden. Einer geht voraus, ein anderer hinterher. Das sei nötig, falls wir Buschelefanten treffen oder Gorillafamilien, die nicht an Menschen gewöhnt sind und deshalb aggressiv reagieren könnten. Im Fall des Falles schießen die Männer in die Luft, um sie zu verjagen. Der Ranger, der unsere Gruppe heute führen wird, heißt Onesmas. Er fällt durch seine gerade, stolze Körperhaltung auf. Auch er trägt eine grüne Uniform. Er kündigt an, wir besuchen heute die Gorilla-Familie, die Bewesa genannt wird. Er sagt es auf Englisch, unser Reiseleiter übersetzt. Bewesa means handsome, so we are going to see a handsome group. So. Schönheit. Schönheit. Heute sind ganz früh Fährtenleser losgegangen, um unsere Gorilla-Familie zu finden. Onesmas steht mit ihnen in Funkkontakt. Wir sollen bei dem Tracking auf jeden Fall immer ganz genau auf seine Anweisungen hören. Unter anderem müssen wir einen Mindestabstand von 7 Metern zu den Gorillas einhalten. Wenn die Tiere näher kommen, sollen wir ihnen aus dem Weg gehen. Wir dürfen die Gorillas nicht anfassen, damit wir keine Krankheiten übertragen und uns aber auch selbst nicht anstecken. Onesmas fragt, ob wir vielleicht Träger wollen, junge Männer aus dem Dorf, die unseren Rucksack tragen und dafür 15 US-Dollar oder 41.000 Uganda-Schilling verlangen. Beide Währungen werden hier im Land akzeptiert. Umgerechnet sind das etwas über 12 Euro. Wir wollen alle einen. Er winkt die bereits wartenden Träger heran. Mir ist die Situation unangenehm, einen anderen mein Gepäck tragen zu lassen. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich ihnen so die Chance gebe, Geld zu verdienen. Die Arbeitslosigkeit in Uganda liegt bei über 30%. Ein junger Mann kommt auf mich zu. Offener Blick, er lächelt freundlich. Er trägt eine graublaue Uniform und dunkelgrüne Gummistiefel. Hallo. Hallo. Uta. I am called Silver. Called Silver? Silver. Silver. Yeah. Oh, great name. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Thank you. Thanks too. You think it's too heavy for you? No, I will do it. It's okay? Yeah. Silver ist so groß wie ich, etwas über 1,60 Meter, schmale Statur. Ich werde später bei diesem Tracking noch dankbar sein, dass er an meiner Seite ist. Nach etwa 10 Minuten Autofahrt haben wir den Punkt erreicht, von dem aus das Gorilla-Tracking startet. Jeder von uns bekommt einen Wanderstock und los geht's. Die Sonne scheint. Es ist eine angenehme Temperatur im T-Shirt, circa 25 Grad. Anja aus Herten geht neben mir. Sie hat ihre blonden Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Mit ihr hatte ich wirklich Glück. Wir haben uns vorher nicht gekannt. Weil ich aber nicht alleine reisen wollte und ein Doppelzimmer billiger ist, hatte ich im Internet eine Anzeige aufgegeben, Reisepartnerin gesucht. Sie hatte sich gemeldet. Wir hatten beide Sorge, dass unsere Reise wegen der Ebola-Epidemie in Afrika nicht stattfinden könnte. Aber das Auswärtige Amt hatte bis zuletzt nicht vor einer Reise nach Uganda gewarnt. Hier im Land selbst scheint Ebola kein Thema zu sein. Sowohl Reiseleiter als auch das Servicepersonal in den Lodges reagieren auf meine entsprechende Frage immer sehr gelassen. Inzwischen hat Onesmas sein Funkgerät rausgeholt und spricht. Er redet mit den Fährtenlesern. Sie geben ihm ihren Standort durch. Dann verlassen wir den Weg und fangen an, eine steile Dschungelwand hochzuklettern. Onesmas schlägt mit seiner Machete den Weg frei. Ich sehe nur ein dichtes Gewirr aus Lianen, Farnen und Bäumen. Der Regenwald ist hier dicht und feucht. Es riecht nach Moos. Fliegen und Moskitos summen um meinen Kopf. Meter für Meter klettern wir jetzt den fast senkrechten Hang hoch. Einen Schritt nach dem anderen. Es ist nur möglich, Halt zu bekommen, wenn ich meine Fersen fest in den Boden ramme. Der Humusboden ist weich und gibt nach. Mein Puls rast. Der Schweiß läuft an mir runter. Ab und zu kann ich mich an einer Liane festhalten. Gut, dass ich die Baumarkthandschuhe habe, denn an vielen Ästen sind spitze Dornen. Silva geht vor mir und hilft mir, wenn es sehr steil ist. Ich bin sprachlos. Ich habe mir vor der Reise teure Wanderschuhe gekauft und rutsche trotzdem immer wieder weg. Aber Silva mit seinen einfachen Gummistiefeln hat festen Halt und stützt mich auch noch. Onesmas gibt jetzt allerletzte Anweisungen. Wir scheinen fast am Ziel zu sein. Wir lassen jetzt unsere Wanderstöcke hier und geben sie den Trägern mit. Nicht vergessen, nicht essen, nicht trinken, wenn wir in der Nähe eines Gorillas sind. Kein Blitzlicht beim Fotografieren benutzen. Und nur falls ihr weglaufen wollt, wenn ihr einen Gorilla seht, das ist nicht die beste Option, denn sie sind schneller als ihr. Ein paar Minuten später deutet Onesmas mit dem Finger auf etwas oben in einem Baum. Darauf habe ich mich so lange gefreut. Es ist der erste Berggorilla, den ich in Freiheit sehe. Er hängt mit einem Arm am Ast und pendelt lässig, die Beine angewinkelt, hin und her. Mit der freien Hand zieht er die Blätter von den Lianen ab und isst sie genüsslich auf. Sein Fell ist schwarz und sieht ganz weich aus. Wir fangen sofort an zu fotografieren. Der noch junge Gorilla lässt sich nicht stören, bei nichts. Irgendwann klettert er den Baum herunter, setzt sich ein paar Meter weiter auf den Boden und isst weiter. Dabei dreht er uns den Rücken zu. Onesmas gibt das Zeichen, dass wir ihm leise folgen sollen. Ich begreife noch nicht richtig, dass wir hier keineswegs im Zoo sind, sondern in freier Wildbahn. 3 Meter unter mir schmatzt ein echter Gorilla, kaut genüsslich seine Blätter. Und dann passiert es. Ich mache einen falschen Schritt und verliere den Halt. Ich rutsche den Hang hinunter, bremse mit allem, was ich habe, damit ich nicht auf den Affen treffe. Das ist meine größte Sorge. Dabei falle ich auf etwas Hartes, ich vermute eine Wurzel, und spüre im gleichen Moment einen stechenden Schmerz. Mir schießen Tränen in die Augen. Onesmas und die Reisegruppe fragen sofort, ob alles okay ist. Ich bejahe. Aber eigentlich kann ich gerade vor Schmerzen keinen klaren Gedanken fassen. Der Gorilla hat von dem Unfall anscheinend nichts mitbekommen und ist unbeeindruckt weitergewandert. Als ich auf den Beinen bin, folgen wir ihm langsam bis hinunter zum Bach. Ich bin jetzt bei jedem Schritt übervorsichtig. Am Bach sitzt der Rest der Familie. 1, 2, 3, 4 Gorillas. Dazu noch ein kleiner im Baum und etwa 5 Meter vor uns, zum Greifen nah, der Silberrücken. Der riesige Chef des Clans. Gelassen, schmatzend. Ein saftiges Blatt nach dem anderen wandert in sein Maul. Nur sein gewaltiger Kopf guckt aus dem üppigen Grün hervor. Er scheint völlig unbeeindruckt, dass plötzlich Menschen auftauchen. Geräusche geben die Gorillas kaum von sich. Die Ranger machen ab und zu Brummlaute, um sie zu beruhigen. Kurze Zeit später antwortet ihnen die Gorilla-Gruppe. Man muss aber ganz genau hinhören, um es mitzubekommen. Der Silberrücken ist nur ein paar Meter von mir entfernt. Ab und zu treffen sich unsere Blicke. Seine braunen Augen sind faszinierend. Wenn er mich anguckt, habe ich das Gefühl, er guckt direkt in meine Seele. Ich atme flach und versuche, mich ganz ruhig zu verhalten, damit ich jede Sekunde voll aufsaugen kann. Ich beobachte seine schwarzen Hände, mit denen er die Blätter rupft. Sie sind den Menschenhänden so ähnlich. Ich habe nicht das Gefühl, vor einem wilden Tier zu sitzen, sondern eher, als ob ich einen alten Freund wieder getroffen habe. Um uns herum ist alles ganz friedlich, ganz ruhig. Da höre ich diese Worte von Onesmas. Es ist wirklich schon eine Dreiviertelstunde verflogen. Als wir umkehren, erhebt sich der Silberrücken auf einmal und setzt sich in Bewegung. So können wir den Koloss noch einmal in seiner ganzen Pracht bewundern. Das circa 20 Jahre alte Tier wiegt mindestens 200 Kilo, verrät mir Onesmas. Die Träger warten mit unseren Rucksäcken an der Straße und beobachten aufmerksam den Silberrücken, der sich ihnen nähert, und sie weichen ihm aus. Er verschwindet im dichten Grün. Da taucht ein weiterer Gorilla auf und nähert sich Christina. Ich habe gedacht, mein Herz bleibt still, und dann hat der sich direkt ja neben mich hingesetzt. Wahnsinn. Das, ja. Nachdem die Tiere abgezogen sind, machen wir eine Pause am Wegesrand. Ein Teil unseres Essens bieten wir den Trägern an. Die Ranger bekommen noch meine Notfallkekse. Dann gibt es noch ein Zertifikat für uns, dass wir an dem Gorilla-Tracking teilgenommen haben. Auf einem DIN A4-Blatt mit einem Foto von einer Gorillamutter mit ihrem Jungen stehen das Datum, unser Name, wie die Gorilla-Familie heißt, die wir besucht haben, und der Ort der Begegnung. In einer spontan feierlichen Zeremonie wird es überreicht. Then I congratulate Uta. And what's the second name? Brune. Thank you. How do you pronounce it? Brümelmeier. Please tell. Das Gorilla-Tracking ist zu Ende. Mit der Urkunde in der Hand, schmutzig, verschwitzt, vollkommen erschöpft, kehren wir zum Auto zurück. Wir lassen die Bilder des Silberrückens Revue passieren. Anja und Christina haben ganz rote Wangen. Ich muss das jetzt erstmal verarbeiten für mich. Ich habe noch nicht wirklich begriffen, dass ich ihn in seiner freien Natur gesehen habe. Dass das jetzt was ganz anderes war, als Tiere im Zoo zu sehen. Und das muss jetzt erstmal sacken. Ja, es war genau, es war nicht genauso, es war besser, es war ein Traum. Wir konnten so nah ran. Und wir haben große gesehen, wir haben ganz kleinen gesehen. Der zum Schluss ist der Silberrücken ja echt nochmal aufgestanden und hat sich uns in voller Pracht gezeigt. Und dann ganz zum Schluss ist ein Gorilla auf uns zugekommen. Und ich habe schon gedacht, der berührt mich gleich, der berührt mich gleich. Und dann ist er so, ich weiß nicht, 10 Zentimeter an meinem Bein wirklich vorbeigelaufen. Ich hätte die Hand nur einen Tick weiter ausstrecken müssen, hätte ich ihn berühren können. Das war großartig. Hammer. Mehr kann ich jetzt gerade nicht sagen. Es war wunderschön. Ich stelle für mich fest, 4 Stunden Gorilla-Tracking für stattliche 650 US-Dollar sind eine teure Angelegenheit. Aber in meinen Augen war jede Minute, jede Sekunde, die ich in der Nähe der faszinierenden Gorillas verbracht habe, das Geld wert. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.